Heute mit Pastor Joseph Prince. Welcome back. Willkommen zurück bei der New Creation Church Online. Es erfüllt mich jedes Mal mit Freude, Gottes Wort an euch weiterzugeben. Ich bin von Gottes Wort begeistert. In den vergangenen Wochen hat der Herr uns durch sein Wort erneuert. Wir kehren zurück zur Bibel. Er weckt in uns eine neue Liebe zu seinem Wort. Deshalb bin ich so fasziniert von der Bibel. Denn immer wenn ich mich in Gottes Wort vertiefe, entdecke ich Neues. Gott öffnet mir die Augen. Selbst nach all den Jahren, wenn ich mir vertraute Passagen anschaue, die ich zu kennen glaubte, öffnet Gott plötzlich meine Augen und ich beginne Dinge zu sehen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Einige dieser Erkenntnisse will ich heute mit euch teilen. Gottes Wort macht uns lebendig. Die Bibel sagt, dass wir wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Bedenkt, es gibt vergänglichen und unvergänglichen Samen. Wir sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, durch Gottes Wort. Wenn wir uns nach Gottes Wort richten, so wie es Jesus lehrte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, erkennen wir, wie essentiell es für unser Leben ist. Wir wissen, dass wir ohne Nahrung nicht leben können. Aber Jesus lehrt uns, dass wir umso mehr das Wort Gottes zum Leben brauchen. Meine Freunde, das Wort Gottes schenkt uns das Leben. Als Gott den Menschen erschuf, formte er ihn aus dem Staub der Erde. Doch der Mensch war zunächst nur eine leblose Hülle, ähnlich einer Schaufensterpuppe, mit Form und Gestalt, aber ohne Leben. Wodurch wurde der Mensch also lebendig? Durch den Atem Gottes. Erst als Gott dem Menschen seinen Atem einhauchte, wurde er lebendig. Gottes Atem brachte Leben in den Geist des Menschen, durchdrang seine Seele und belebte seinen Körper. Gesundheit in unserem Körper ist letztlich ein Zeichen dieses Lebens. Krankheit in bestimmten Körperteilen zeigt an, dass dort Leben fehlt oder der Tod Einzug gehalten hat. Denkt mal darüber nach. Die Bibel spricht von verschiedenen Formen des Todes. Wenn wir beispielsweise das Abendmahl in unwürdiger Weise feiern, stellen wir uns unter das Gesetz des Todes, das in dieser Welt herrscht. Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz und trug in seinem Körper unsere Sünden davon. Aber nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheiten. Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wenn wir das nicht erkennen, unterwerfen wir uns der Verdammnis, die Gott gar nicht für uns vorgesehen hatte. Diese Verdammnis, dieses Todesgesetz, kam mit der Sünde Adams in die Welt. Dieses Gesetz besagt, wer sündigt, muss sterben. Die erste Stufe dieses Todes ist eine ständige Müdigkeit, ein Gefühl von mangelndem Leben, gefolgt von Krankheit als einer weiteren Form des Todes, bis hin zum physischen Tod. Doch Gottes Wort schenkt uns Leben. Gottes Wort ist von Gott eingehaucht. Die Bibel lehrt uns, dass jede Schrift von Gottes Geist eingegeben ist. Dieser Ausdruck eingegeben bedeutet im Griechischen buchstäblich von Gott eingehaucht. So wie Gottes Atem dem Menschen Leben einhauchte, so soll dieses Leben auch unser Leben prägen. Das Wort Gottes ist es, das uns lebendig macht. Je mehr wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, desto mehr beleben wir unseren Körper, sodass wir die Fülle des Lebens haben, zu der Jesus uns berufen hat. Und wisst ihr, meine Freunde, wenn wir uns mal träge, niedergeschlagen oder deprimiert fühlen in unseren Gedanken und Gefühlen, dann ist es ein Hinweis darauf, dass der Tod in diesen Bereichen Einzug gehalten hat. Die Bibel macht deutlich, dass Gott nicht nur gegen Sünde ist, sondern auch gegen den Tod steht. Als Jesus am Kreuz starb, wurde für alle, die an Christus glauben, ein neues Gesetz wirksam in uns. Das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus. Ich schätze diese Wahrheit sehr, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Dieses Gesetz der Sünde und des Todes trat in Kraft, als Adam sündigte. Gott möchte nicht, dass wir unter diesem Fluch dieser Sünde leiden. Deshalb lehrt uns Gott, das Abendmahl des Herrn auf eine Weise zu feiern, die seinem Opfer gerecht wird. Das bedeutet, wir sollen uns bewusst machen, was er für uns getan hat. Wir sollen erkennen, was er getan hat. Es ist nicht angemessen, es nur als einfache Speise oder Getränk zu betrachten. Wir nehmen es als das, was der Herr für uns getan hat und bekennen durch seine Wunden. bin ich geheilt. Die Bibel sagt, dass aus genau diesem Grund, und das ist ein entscheidender Punkt, viele in der Gemeinde krank sind. Ich betone es immer wieder. Wenn von vielen die Rede ist, zeigt uns das den Grund für die Krankheit vieler in der Gemeinde. Aus einem einzigen Grund. Nicht wegen anhaltender Sünde oder schlechter Einstellungen, wie oft behauptet wird. Sondern die Bibel sagt klar, aus diesem einen Grund sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen, das heißt gestorben. Und was ist dieser Grund? Wenn man den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Also empfangen wir Leben, indem wir den Leib des Herrn würdigen. Aber wie kommen wir zu dieser Erkenntnis? Was habe ich gerade gesagt? Ich habe über Gottes Wort bezogen auf das Abendmahl des Herrn gesprochen. Es genügt nicht zu sagen, gut, jetzt habe ich die Lösung. Wenn ich krank bin, weiß ich, was zu tun ist. Ich nehme einfach das Abendmahl. Nein, meine Freunde, so einfach ist es nicht. Alles im Reich Gottes basiert auf Glauben. Und der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wir müssen uns mit dem Wort über das Abendmahl des Herrn tränken, ehe wir es im Glauben empfangen. Die Offenbarung des Abendmahls des Herrn muss tief in uns verankert sein, damit wir die Früchte erleben können, die Gott für uns vorgesehen hat. Ich habe ein Buch über das Abendmahl des Herrn geschrieben. Es ist nicht so, dass ihr dieses Buch unbedingt lesen müsst, aber es bündelt sozusagen alle Wahrheiten aus Gottes Wort. Wenn ihr es durchgeht, ist es wie eine Reinigung mit dem Wasser des Wortes und eine Stärkung eures Glaubens. Denn der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das Wort Gottes ist ein unvergänglicher Samen, wie ich zuvor aus dem 1. Petrusbrief zitiert habe. Wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Je mehr Zeit ihr mit dem Wort Gottes verbringt, desto mehr lasst ihr das Leben in euren Geist, in eure Seele und in euren Körper fließen. Das Leben, das wir am Anfang bekamen, das Leben mit Gott, als Gott uns seinen Atem einhauchte, dieser Atem findet sich jetzt auf den Seiten dieses Buches wieder. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Durch die Inspiration Gottes, im Griechischen buchstäblich von Gott eingehaucht. Also das gleiche Leben, zu dem ihr euch wendet, wenn ihr krank seid, findet sich im Wort Gottes. Gott sagt in der Bibel, mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind was? Sie sind Leben für die, die sie finden, und Heilung für ihren ganzen Körper. Es ist offensichtlich, dass Leben mehr ist als nur ein schlagendes Herz. Man kann einen Herzschlag haben und doch nicht das Leben, von dem Gott spricht. Gott sagt, achte auf meine Worte. Sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam. Für was? Für den ganzen Leib. Das beschränkt sich nicht nur auf bestimmte Krankheiten. Es umfasst den ganzen Körper. Heilung für was? Für alles. Im Hebräischen Kol, den ganzen Körper. Es kommt jedem Teil eures Körpers zugute, wenn ihr Zeit im Wort Gottes verbringt. Jedes Mal, wenn ich Zeit mit dem Wort Gottes verbrachte und eine Zeit der Offenbarung im Wort Gottes hatte und Gemeinschaft mit dem Herrn, schöpfte ich neue Lebensfreude. Tatsächlich sagt Gott in Jesaja 55, so viel höher sind meine Wege als eure Wege. Gottes Wort im Himmel ist für uns so konzentriert, damit wir es genauso empfangen können. So viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dann fährt er fort, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, genauso soll auch mein Wort sein. Beachtet, der Vers zuvor sagt uns, dass seine Gedanken unsere Gedanken übertreffen. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Konzentrierte Weisheit. Wir sind oft nicht in der Lage, sie vollständig zu erfassen, zu verinnerlichen oder zu verstehen. Aber Gott ist so großzügig und gut, dass er seine Weisheit wie Regen auf uns niederströmen lässt. Stellt euch vor, es würde schon 4 Stunden lang regnen. Versucht euch vorzustellen, wie viele Tonnen Regen das sind. Würde all dieser Regen auf einmal herunterprasseln, nicht nur in Tropfenform, sondern als gewaltige Flut, könnte er vieles auf der Erde zerstören. Doch wenn dieselbe Menge Regen sich mit dem Staub und den Partikeln in der Luft vermischt und von Gott zu Regen oder Schnee geformt wird, dann erfrischt dieser Niederschlag selbst die zarteste Blume. Das Wasser belebt und nährt sie, ohne sie zu beschädigen. So kommt Gottes Weisheit zu uns. Wäre sie in ihrer ganzen Dichte auf einmal präsent, könnten wir sie nicht aufnehmen. Aber Gott gibt sie uns in kleinen, verständlichen Portionen, wie Manna. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. So erreicht uns Gottes Wort. So wie Schnee und Regen den Samen zum Keimen bringen und Frucht entstehen lassen, so versichert uns Gottes Wort, genau so soll auch mein Wort sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn du also körperlich leidest, wende dich den heilenden Bibelstellen zu. Lausche Gottes Wort, den von Gott eingehauchten Worten zur Heilung. Ich habe all diese Bibelstellen in einer Audiodatei aufgenommen, die du dir anhören kannst. Hinterlegt haben wir es mit Regengeräuschen und anderen Naturklängen, Gottes Schöpfung, die dabei helfen sollen. Doch es ist das Wort Gottes, dem deine Aufmerksamkeit gelten soll. Wenn du krank bist, tränke dich mit dem Wort Gottes, sättige dich damit. Diese Heilungsbibelstellen stehen dir zur Verfügung. Und es muss nicht unbedingt durch meine Audioaufnahme sein. Egal, wer heilende Worte vorliest, du kannst sie dir anhören. Solange du das Wort Gottes aufnimmst, das Heilung verspricht, und den Samen, den Gott im Wort sät, das Wort wird mit einem Samen gleichgesetzt. Es wird sich immer wieder selbst vermehren. Worte der Heilung werden sich somit als Heilung in deinem Körper manifestieren. Amen. Wenn du also Gottes Wort empfängst, empfängst du Segen. Denn Gott versichert uns, es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn Gott also mir sein Wort sendet, bringt sein Wort mich zum Blühen. Halleluja. Amen. Look at the result. Man schaue sich das Ergebnis an. In Vers 12 steht, denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Beachtet, ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Diese zwei Erfahrungen haben sich in meinem eigenen Leben bewahrheitet. Jedes Mal, wenn ich Zeit mit dem Wort Gottes verbringe und danach aus dieser Zeit hervorgehe, spüre ich eine Freude, die über die Alltagsfreuden hinausgeht. Es ist eine tiefe innerliche Freude, die meine Emotionen übersteigt. Und dann spüre ich tief in mir einen Frieden, der meine Schritte lenkt. Ich treffe die richtigen Entscheidungen, denn fortan werde ich in Frieden geleitet, wie es in diesem Vers heißt. Ich ziehe mit Freuden aus und werde in Frieden geleitet. Am besten, man empfängt das Wort Gottes früh morgens, bevor man sich den Herausforderungen des Lebens stellt. Dann zieht man mit Freude aus und wird in Frieden geleitet. Seht, was dann geschieht. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen. Das ist übrigens der Weihnachtsbaum. Gott wusste, dass dieser Baum zum Symbol des Festes zu Ehren der Geburt seines Sohnes werden würde. So wird anstelle von Dornen die Zypresse emporwachsen. Ein Baum des Segens, ein Baum der Freude. Und anstelle der Dornensträucher wird der Myrtenbaum wachsen, der Hadassbaum, der Name von Esther, Hadass, Hadassa. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. All diese Bäume stehen für Menschen. Wenn ihr also Zeit mit dem Wort Gottes verbringt, werdet ihr mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet sein bei all euren Entscheidungen. Es gibt einen Frieden, etwas zu tun, und einen Mangel an Frieden, was bedeutet, lass es sein. Geh nicht diesen Weg, lass dich nicht darauf ein. Folge dem Frieden, überall, wo ihr hingeht, wenn ihr mit Freude ausgeht und in Frieden geleitet werdet. Die Berge und Hügel, die Promis und das einfache Volk, alle werden in die Hände klatschen, und anstelle des Fluches wird die Zypresse wachsen. Überall, wo ihr hingeht, wo einst ein Fluch war, wird es zu blühen beginnen. Ihr seid ein Segen, überall, wo ihr hingeht, wenn ihr mit dem Wort Gottes erfüllt seid. Möge dies von heute an in eurem Leben wahr sein. Denn in diesem Moment empfangt ihr Gottes Wort. In diesem Augenblick empfangt ihr Gottes Wort. Seid darauf gefasst, dass ihr, wenn ihr Gottes Wort aufnehmt, von heute an mit Freude ausziehen und in Frieden geleitet sein werdet. Ich möchte euch etwas weitergeben, das der Herr im Kreise seiner Jünger erzählt hat. Er sprach zwar auch öffentlich darüber, aber diese Wahrheit ist ihm so kostbar, dass er seinen Jüngern sagte, er hätte sie der Öffentlichkeit nur in Gleichnissen dargelegt, weil diese Wahrheit über das Himmelreich und seine Funktionsweise so kostbar sei. Er wollte nicht, dass diejenigen, die sie nicht wertschätzen, sie erhalten, sondern nur diejenigen, die hungern und deren Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Lasst uns dieses Gleichnis mal lesen, das Gleichnis aller Gleichnisse. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen. Dies war das erste Mal, dass Jesus in seinem Wirken im Matthäusevangelium in Gleichnissen zu sprechen begann. Zuvor hatte er offen gesprochen, auch in der Bergpredigt. Aber nun begann er ihnen in Gleichnissen zu sagen, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Nochmal. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig. Genau das, was wir alle wollen. Wir wünschen uns alle einen hundertfachen Ertrag. Wir begnügen uns nicht mit 60-fachem. Wir wollen nicht bloß einen 30-fachen. Aber ich glaube, das ist auch ein Bild der Reihenfolge, der Folgen, wenn das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt. Zuerst werdet ihr eine 30-fache Ernte erleben, dann 60-fach, schließlich 100-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dies ist von großer Bedeutung, denn dieser Ausdruck kommt mehrfach in diesem Abschnitt vor. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nun wird er seinen Jüngern erklären, warum er zur Menge in Gleichnissen gesprochen hat. Der nächste Vers berichtet, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Später werden wir uns dieser Frage widmen, was bedeutet es, dass dem, der bereits viel hat, noch mehr gegeben wird? Was hat er denn? Es wird hier nicht explizit erwähnt, was er hat. Aber wenn ihr dranbleibt, werdet ihr herausfinden, was dieser Mensch besitzt. Er verfügt über etwas, das zur Folge hat, dass ihm mehr zuteil wird. Demjenigen hingegen, der das nicht hat, was Gott von ihm erwartet, wird selbst das Wenige, das er hat, genommen. Nun erklärte der Herr Jesus seinen Jüngern Weiteres. Er verpackte also Wahrheiten in Gleichnisse. Viele glauben, Jesus habe Gleichnisse verwendet, um Dinge für die Menschen klarer darzustellen. Nein, das sind Illustrationen. Die verwendete er zwar auch zur Verdeutlichung. Aber Gleichnisse werden eigentlich in einer Weise vermittelt, die zwar öffentlich ist, doch nur diejenigen, die sich nach Gottes Weisheit sehnen, die nach Gottes Wort dürsten, sind in der Lage, tiefer als nur bis zur äußeren Hülle des Samens einzudringen und bis zum eigentlichen Kern, zum eigentlichen Leben, zur eigentlichen Weisheit vorzudringen. Gott schenkt demjenigen, der danach hungert, göttliche Einsicht. Wer aber eine nachlässige und gleichgültige Haltung gegenüber Gottes Wort einnimmt, selbst wenn er zuhört, selbst wenn er Teil der Menschenmenge ist, die Jesus zuhört, der kann die Weisheit, die Offenbarung, den innewohnenden Segen nicht empfangen.